Aphorismus. Eine verankerte Kultur? Eine Kultur der Bewahrung des Gegebenen und die damit einhergehende Bewährung des Menschen schaffen Raum für etwas Gutes. Eine Natur wird dagegen als ein Gefüge von Impulsen zu verstehen sein, die sich nicht bei uns erhalten haben.